kümmert uns das Gerede anderer Leute. Über unsere Vergangenheit auf geschwitzte Leben heute. Ständige Blabla von ewiger Schuld lässt ihn allmählich reißen, unsere Pfade der Geduld. Ihr Lösung aus jahrelanger